Welt, solang es dir mich hier zu lassen noch gefällt, ein Kind des Friedens bin. Und lass mich zu dir aus meinen Leiden, wie Simeon in Frieden scheiden. Da bleib ich, da hab ich Vergnügen zu wohnen, da prang ich geziert, da prang ich geziert, da prang ich geziert mit himmlischen Roll.